Mohn ging hin und her, trat ans Fenster, sah in den Garten, kam wieder zurück und blickte ins Städtchen, als ob er auf jemand wartete, der sicher nicht kommen würde. Schließlich sagte er, »Ich denke mir, dass es vielleicht gar nicht so weit ist, wie wir uns einbilden.« Franz hat auf meinem Plan einen ganzen Teil der Linie, die ich angegeben hatte, gestrichen. Das heißt vielleicht, dass die Stute, während ich schlief, einen langen, zwecklosen Umweg gemacht hat. Ich saß halb auf der Ecke eines großen Tisches, einen Fuß am Boden, den anderen in der Luft, entmutigt und träge mit gesenktem Kopf. Aber, sagte ich, als du in der Berline zurückkamst, hat deine Reise doch die ganze Nacht gedauert. »Wir waren erst um Mitternacht abgefahren«, antwortete er lebhaft. »Man hat mich um 4 Uhr morgens etwa 6 Kilometer westlich von Saint-Agathe abgesetzt, während ich hinzu auf der Landstraße zur Station im Osten abgefahren war. Diese 6 Kilometer sind also von dem Wege zwischen Saint-Agathe und dem verlorenen Gut abzuziehen. Ich denke wirklich, dass, wenn man aus dem Gemeindewald herauskommt, man nicht weiter als 2 Meilen von dem, was wir suchen, entfernt sein kann.« »Gerade diese 2 Meilen fehlen auf deiner Karte.« »Das stimmt. Und die andere Seite des Waldes ist gut 1,5 Meilen von hier, aber ein guter Fußgänger macht das an einem Vormittag.« In diesem Augenblick kam Mouche Boeuf. Er hatte die beängstigende Neigung, für einen guten Schüler gehalten zu werden, nicht etwa, dass er besser arbeitete als die anderen, aber indem er sich in solchen Umständen wie in den jetzigen sehen ließ. »Ich wusste wohl«, sagte er triumphierend, »dass ich nur euch beide finden würde. Alle anderen sind nach dem Gemeindewalde gegangen, voran Jasmin Delouche, der die Nester kennt.« Und da er einen guten Eindruck auf uns machen wollte, begann er alles zu erzählen, was sie gesagt hatten, um sich über den Kursus, Herrn Sorel und uns lustig zu machen, als sie diesen Ausflug beschlossen. »Wenn Sie im Walde sind, so werde ich Sie sicher sehen«, sagte Mohn, »denn ich werde auch hingehen. Gegen 12:30 Uhr werde ich zurück sein.« Mouche Boeuf war verblüfft. »Kommst du mit?«, fragte mich Augustin. Obwohl die Versuchung sehr stark war, sagte ich, »Nein, ich kann nicht wegen Herrn Sorel. Aber beeile dich, ich erwarte dich mit Ungeduld.« Er machte eine unbestimmte Geste und ging sehr schnell hoffnungsvoll davon. Herr Sorel hatte, als er gegen 10 Uhr eintraf, seine Jacke aus schwarzem Alpaka angezogen und eine Art Fischerjacke mit großen zugeknöpften Taschen angelegt, einen Strohhut aufgesetzt und trug kurze Gamaschen, die seine Hosen unten zusammenhielten. Ich glaube, er war nicht übermäßig überrascht, niemanden vorzufinden. Er wollte Mouche Boeuf gar nicht anhören, der 3-mal wiederholte, die Jungen hätten gesagt, wenn er etwas von uns will, soll er uns nur holen. Und er befahl, legt eure Sachen zusammen, nehmt eure Mützen, und dann wollen wir sie aufstöbern. Wirst du bis dorthin gehen können, François? Ich bejahte es, und wir zogen los. Mouche Boeuf sollte Herrn Sorel führen und ihm als Köder dienen. Das heißt, er sollte, da er die Hecken und Gebüsche kannte, in denen sich die Nesträuber befanden, von Zeit zu Zeit rufen, »Ho, hallo! Giraudin, Delouche, wo seid ihr? Gibt es welche? Habt ihr welche gefunden?« Ich selbst wurde zu meinem großen Vergnügen beauftragt, den Ostrand des Waldes entlang zu gehen, für den Fall, dass die Ausreißer versuchten, auf dieser Stelle wegzulaufen. In dem vom Komödianten verbesserten Plan, den Mohn und ich recht oft studiert hatten, sah es nämlich aus, als ob ein Weg, ein Landweg, von dieser Waldgrenze aus in der Richtung auf das Gut ginge. Wenn ich ihn heute Morgen fände. Ich begann mir einzureden, dass ich vor Mittag auf dem Wege nach dem verlorenen Gute sein würde. Welch wundervoller Spaziergang wurde das! Sobald wir die Stadtumwallung verlassen hatten und an der Mühle vorüber waren, trennte ich mich von meinen beiden Begleitern, Herrn Sorel, der aussah, als ob er in den Krieg zöge, ich glaube, er hatte eine alte Pistole in die Tasche gesteckt, und dem Verräter Mouche Boeuf. Ich schlug einen Seitenweg ein und kam bald an die Waldgrenze. Zum ersten Mal in meinem Leben allein über die Felder ziehend, wie eine Patrouille, die ihren Führer verloren hat. Zum ersten Male befinde ich mich selbst auf dem Wege zum Abenteuer. Es ist der Weg, von dem in Büchern erzählt wird, der alte verborgene Weg, zu dem der von Müdigkeit fast überwältigte Prinz den Eingang noch nicht hat finden können. Während ich so hoffe und mich berausche, trete ich plötzlich auf eine Art Lichtung, die, wie sich herausstellt, weiter nichts ist als eine Wiese. Ich bin, ohne daran zu denken, am Ende der Gemeindewiesen angekommen, die ich viel weiter entfernt glaubte. Und hier zu meiner Rechten zwischen Holzstößen liegt ganz im Schatten das Haus des Wächters. Zwei Paar Strümpfe trocknen im Fenster. In früheren Jahren sagten wir immer, wenn wir am Anfang des Waldes ankamen und uns ganz am Ende der ungeheuer langen dunklen Allee ein Lichtpünktchen zeigten, dort unten liegt das Haus des Wächters, das Haus Balladiers. Aber niemals hatten wir daran gedacht, bis dahin vorzustoßen. Nun bin ich bis zum Haus Balladiers gegangen und habe nichts gefunden. Ich begann, mein krankes Bein zu fühlen und unter der Hitze, die ich bis dahin nicht gemerkt hatte, zu leiden. Ich fürchtete, ganz allein zurückkehren zu müssen, als ich dicht neben mir den Lockvogel Herrn Sorels, die Stimme Mouchebœufs und dann noch andere Stimmen hörte, die mich riefen. Es war ein Trupp von 6 großen Jungen, von denen nur der Verräter Mouchebœuf triumphierend aussah. 2 ihrer Kameraden waren bei Annäherung Herrn Sorels geflohen. Mittag war schon vorbei, als wir wieder langsam, mit gesenktem Kopf, ermüdet und bestaubt, den Rückweg nach Sainte-Agathe einschlugen. Als wir aus dem Wald heraustraten und den Schlamm von unseren Schuhen gerieben und geschüttelt hatten, begann die Sonne stärker zu stechen. Es war nicht mehr der so frische und leuchtende Frühlingsmorgen. Die Geräusche des Nachmittags hatten begonnen. In der Ferne krähte ab und zu auf einsamen Bauernhöfen, die in der Nähe der Landstraße lagen, ein Hahn. Welch trostloser Schrei! Auf einem Brückenpfeiler sitzend erwartete uns der große Mohn, der sehr ermüdet aussah. Auf Befragen des Herrn Sorel antwortete er, dass er auf die Suche nach den Schulschwänzern ausgezogen sei, und auf die Frage, die ich ihm ganz leise stellte, schüttelte er nur mutlos den Kopf. Nein, nichts, nichts, das so aussieht. Gegen Abend schrieb er, nach langer Überlegung, als ob er eine wichtige Entscheidung getroffen hätte, einen Brief an seine Mutter. Und das ist meine ganze Erinnerung an das düstere Ende des großen Tages einer verlorenen Schlacht. Bis zum folgenden Donnerstag blieb regnerisches Wetter, und dieser Donnerstag war noch trauriger als der vorhergehende. Die ganze Landschaft war in einer Art kalten Nebels getaucht, wie an den schlimmsten Wintertagen. Milly, die sich durch den schönen Sonnenschein der vorhergehenden Wochen hatte verleiten lassen zu waschen, konnte nicht daran denken, die Wäsche auf den Hecken des Gartens zu trocknen, ja selbst nicht einmal auf Leinen im Speicher, so feucht und kalt war die Luft. Sie beriet sich mit Herrn Sorel, dem der Gedanke kam, die Wäsche in den Klassenzimmern aufzuhängen, weil ja Donnerstag war, und den Ofen so stark wie möglich zu heizen. Um das Feuer in der Küche und im Esszimmer zu sparen, wollte man die Mahlzeiten auf dem Ofen kochen, und wir sollten uns den ganzen Tag im großen Schulsaal aufhalten. Im ersten Augenblick, ich war ja noch so jung, schien mir diese Neuigkeit wie ein Fest. Trauriges Fest. Die ganze Hitze des Ofens wurde von der Wäsche aufgesogen und es war sehr kalt. Im Hof fiel endlos und leise ein dünner Winterregen. Und trotzdem fand ich dort von Langeweile fast verzehrt gegen 9 Uhr morgens den großen Mohn. Durch die Gitterstäbe des großen Tores, an die wir unsere Köpfe lehnten, sahen wir am Kreuzweg über dem Städtchen ein Leichenbegängnis, das vom Lande kam. Der auf einem Ochsenwagen gefahrene Sarg wurde abgeladen und am Fuße des großen Kreuzes, wo der Schlächter damals die Schildwachen des Komödianten gesehen hatte, auf eine Steinplatte gestellt. Wo war jetzt der junge Kapitän, der den Sturm auf unser Haus so gut geführt hatte? Der Pfarrer und die Ministranten stellten sich wie üblich vor den Sarg, und ihr trauriger Gesang drang bis zu uns. Wir wussten, das blieb das einzige Schauspiel des Tages, der wie gelbliches Wasser in einem Rinnstein dahinfließen würde. »Und jetzt«, sagte Mohn plötzlich, »will ich meine Sachen packen. Ich muss dir sagen, Sorel, dass ich am vergangenen Donnerstag an meine Mutter geschrieben und sie gebeten habe, mich meine Studien in Paris beenden zu lassen. Heute reise ich ab.« Er fuhr fort, auf das Städtchen zu sehen, die Hände in Höhe des Kopfes auf die Gitterstäbe gestützt. Es war unnütz zu fragen, ob seine Mutter, die reich war und ihm jeden Willen tat, mit diesem Wunsch einverstanden sei. Unnütz auch ihn zu fragen, warum er so plötzlich nach Paris gehen wollte. Aber sicher schied er mit Bedauern und einer gewissen Angst von diesem schönen Sainte-Agathe, von wo er auf sein Abenteuer ausgezogen war. In mir stieg eine plötzliche Trostlosigkeit empor, die ich vorher nicht gefühlt hatte. »Es ist bald Ostern«, sagte er wie zur Erklärung mit einem Seufzer. »Sobald du sie dort gefunden hast, schreibst du mir, nicht wahr?« fragte ich. »Das verspreche ich dir sicherlich.« Bist du nicht mein Kamerad und mein Bruder?« Und er legte die Hand auf meine Schulter. Allmählich begriff ich, dass es wirklich ganz zu Ende war, da er seine Studien in Paris beenden wollte. Nie wieder würde mein großer Kamerad bei mir sein. Die einzige Hoffnung, wieder zusammen sein zu können, lag in jenem Haus in Paris, wo sich die Spur des verlorenen Abenteuers wiederfinden sollte. Aber wenn ich Mohn selbst so traurig sah, welch armselige Hoffnung war das für mich? Meine Eltern wurden benachrichtigt, Herr Sorel war sehr erstaunt, aber er musste den Gründen Augustins sehr bald recht geben. Milly, als gute Hausfrau, war vor allen Dingen bestürzt darüber, dass Mohns Mutter unser Haus in ungewohnter Unordnung sehen würde. Der Koffer war recht bald gepackt. Wir suchten unter der Treppe seine Sonntagsschuhe, im Schrank ein wenig Wäsche, dann seine Papiere und seine Schulbücher, alles, was ein junger Mann von 18 Jahren in der Welt besitzt. Gegen Mittag kam Frau Mohn in ihrem Wagen an. Sie aß mit Augustin im Café Daniel und nahm ihn dann, sobald das Pferd gefüttert und angespannt war, mit sich, fast ohne irgendeine Erklärung zu geben. Auf der Schwelle sagten wir ihnen Lebewohl, und der Wagen verschwand an der Biegung des Kreuzweges. Milly reinigte ihre Schuhe vor der Tür und ging in den kalten Speisesaal, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich befand mich zum ersten Mal seit langen Monaten allein, mit der Aussicht auf einen langen Donnerstagabend, und hatte das Gefühl, als ob in diesem alten Wagen meine Jugend für immer von dannen fuhr. Was tun? Das Wetter wurde schöner. Es schien so, als ob die Sonne sich bald zeigen würde. Im großen Hause schlug eine Tür, dann wurde es wieder still. Von Zeit zu Zeit ging mein Vater über den Hof, um einen Eimer Kohlen zu holen, die er in den Ofen stopfte. Ich sah die weiße Wäsche auf den Leinen und hatte keine Lust, an den traurigen, zu einem Trockenraum verwandelten Ort zurückzukehren, um mich dort mit den Arbeiten zur Prüfung, die am Jahresschlusse stattfinden sollte, zu beschäftigen. Die Prüfung für die École Normale, die von jetzt ab meine einzige Sorge sein musste. Es war seltsam. In die trostlose Langeweile mischte sich fast ein Gefühl der Freiheit. Mohn war fort, das große Abenteuer beendet und verfehlt. Und so glaubte ich, wenigstens von dieser seltsamen Sorge und geheimnisvollen Beschäftigung befreit zu sein, die mir nicht mehr erlaubte, wie alle übrigen Leute zu handeln. Mohn war fort, ich war nicht mehr sein Kamerad bei den Abenteuern, nicht mehr der Bruder dieses Fährtensuchers, ich wurde wieder ein Junge wie die anderen. Und das war leicht, denn ich brauchte hier nur meinen natürlichen Neigungen zu folgen. Der Jüngste der Familie Roy ging durch die schmutzige Straße. Er hatte drei Kastanien an einen Bindfaden gebunden und schwang sie in der Luft herum, dann ließ er los und die Kastanien fielen in unseren Hof. Mein Drang zu zwecklosem Tun war so groß, dass es mir Vergnügen machte, zwei- bis dreimal ihm die Kastanien über die Mauer zu werfen. Plötzlich sah ich, wie er dieses kindliche Spiel aufgab und zu einem Lastwagen lief, der auf dem Wege von La Vieille Planche herkam. Er war schnell hinten hinaufgeklettert, ohne dass der Wagen deshalb anhielt. Ich erkannte den kleinen Wagen von Delouche und sein Pferd. Jasmin fuhr. Der dicke Boujardon stand aufrecht darin. Sie kamen von der Wiese her. »Komm mit uns, François«, rief Jasmin, der schon wissen musste, dass Mohn abgereist war. Und ich kletterte, ohne irgendjemand im Hause zu benachrichtigen, auf den Wagen und blieb, gegen eine der Seitenwände gestützt, aufrecht darin stehen wie die anderen. Der Wagen fuhr uns zur Witwe Delouche, die zu gleicher Zeit Krämerin und Gastwirtin ist. Der kleine Roy hat unter einem Brett eine angebrochene Schnapsflasche entdeckt. Delouche bietet uns zu trinken an, aber wir haben nur ein Glas und trinken alle aus dem einen. Mir gießt man zuerst ein. Ein wenig herablassend, als ob ich nicht an diese Jäger- und Bauernsitten gewöhnt sei, das stört mich etwas. Und als man auf Mohn zu sprechen kommt, bekomme ich, um mein Unbehagen zu verscheuchen und das Gleichgewicht wiederzufinden, Lust zu zeigen, dass ich seine Geschichte kenne und sie teilweise zu erzählen. Was konnte ihm das denn schaden, da alles von seinem Abenteuer hier beendet war? Erzähle ich die Geschichte schlecht? Sie ruft nicht die Wirkung hervor, die ich erwartete. Meine Kameraden als gute Dorfbewohner, die nichts erstaunt, sind über so wenig nicht überrascht. »Nun ja, das war eine Hochzeit«, sagte Boujardon. Delouche hatte eine in Prévranche gesehen, die noch viel merkwürdiger war. Das Schloss? Sicherlich würde man Leute finden, die davon hätten sprechen hören. Das junge Mädchen? Mohn wird die heiraten, wenn er sein Jahr abgedient hat. Er hätte uns davon erzählen sollen, sagte einer, statt sich einem Gaukler anzuvertrauen. So in meinen Misserfolg verstrickt, wollte ich die Gelegenheit benutzen, um ihre Neugierde zu reizen. Ich entschloss mich zu erklären, wer der Komödiant war, woher er kam und seine seltsame Geschichte zu erzählen. Boujardin und Delouche wollten nichts davon hören. Der hat an allem Schuld. Er hat Mohn ungesellig gemacht. Mohn, der ein so guter Kamerad war. Plötzlich, während ich in diese Gedanken versunken bin, hört man ein Geräusch im Laden. Jasmin Delouche verbirgt schnell seine Flasche hinter einem Fass. Der dicke Boujardin springt von seinem Fensterbrett herab, tritt mit dem Fuß auf eine leere, staubige Flasche, die fortrollt und wäre beinahe hingefallen. Der kleine Roy stößt beide von hinten vor Lachen, fast erstickend, um schneller hinauszukommen. Ohne recht zu begreifen, was vorgeht, flüchte ich mich mit ihnen. Wir eilen über den Hof und klettern auf einer Leiter auf den Heuboden. Ich höre noch eine Frauenstimme, die uns Taugenichtse schimpft. »Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so schnell zurückkommt«, sagte Jasmin ganz leise. »Ich begreife erst jetzt, dass wir hier Schlechtes taten, Kuchen und Schnaps stahlen. Ich bin enttäuscht, wie jener Schiffbrüchige, der mit einem Menschen zu sprechen glaubte und plötzlich bemerkte, dass es ein Affe war. Mein einziger Gedanke ist nur noch, den Heuboden zu verlassen, so sehr missfallen mir solche Abenteuer. Übrigens wird es jetzt dunkel und man lässt mich hinten hinaus. Ich muss durch zwei Gärten und um einen Teich gehen. Dann befinde ich mich endlich in der nassen, schmutzigen, vom Licht des Café Daniel beschienenen Straße. Ich bin nicht stolz auf meinen Abend. In meinem ganzen Leben habe ich nur 3 Briefe von Mohn bekommen. Ich habe sie noch in einem Schubfach meiner Kommode und jedes Mal, wenn ich sie wiederlese, empfinde ich die gleiche Traurigkeit wie einst. Der erste Brief kam am übernächsten Tage seiner Abreise an. Mein lieber François, heute, gleich nach meiner Ankunft in Paris, bin ich zu dem angegebenen Hause gegangen. Ich habe nichts gesehen. Niemand war dort. Niemals wird dort jemand sein. Das Haus, das Franz nannte, ist ein kleines, zweigeschossiges Privathaus. Fräulein von Galais' Zimmer muss im ersten Stock sein. Die oberen Fenster sind fast ganz durch Bäume verborgen. Aber wenn man auf dem Bürgersteig vorbeigeht, sieht man sie sehr gut. Alle Vorhänge sind geschlossen und nur ein Wahnsinniger könnte hoffen, dass eines Tages einer der Vorhänge zurückgezogen würde und das Gesicht Yvonne von Galais erschiene. Es wurde Nacht. Fast überall erleuchteten sich die Fenster, nur nicht in diesem Hause. In dem Augenblick, als ich weggehen wollte, setzte sich ein junges Mädchen oder eine junge Frau auf eine der regennassen Bänke. Sie trug ein schwarzes Kleid mit einem kleinen weißen Kragen. Als ich wegging, war sie immer noch da, unbeweglich, trotz der Abendkühle, um ich weiß nicht was oder wen zu erwarten. Du siehst, Paris ist voller Verrückter wie ich. Augustin. Die Zeit verstrich. Vergeblich erwartete ich einen Brief Augustins am Ostersonntag und während der folgenden Tage, die so ruhig sind nach der großen Aufregung des Osterfestes, dass es scheint, als ob man nur noch den Sommer zu erwarten habe. Mit dem Juni kam die Zeit der Prüfungen und eine fürchterliche Hitze, deren erstickender Hauch ohne jeden kühlenden Wind über dem Lande schwebte. Die Nacht brachte keine Erfrischung und daher auch keine Ruhe. Während dieses unerträglichen Junimonats erhielt ich den 2. Brief vom großen Mohn. »Mein lieber Freund, diesmal ist alle Hoffnung verloren. Ich weiß es seit gestern Abend. Der Schmerz, den ich zuerst gar nicht so recht empfunden hatte, wächst seit dieser Zeit immer mehr. Ich setze mich alle Abende auf jene Bank umherspähend, nachdenkend und trotz allem voller Hoffnung. Ach, wenn doch das dunkle Fenster Yvonne von Galais sich erleuchtet hätte, dann glaube ich, hätte ich gewagt, die Treppe hinaufzusteigen, zu klopfen und einzutreten. Das junge Mädchen, von dem ich dir sprach, war wieder da und wartete wie ich. Ich dachte, sie müsse das Haus kennen und fragte sie. »Ich weiß«, antwortete sie, »dass früher ein junges Mädchen und ihr Bruder in dieses Haus kamen, um die Ferien zu verbringen. Aber ich habe gehört, dass der Bruder aus dem Schlosse seiner Eltern geflohen ist, ohne dass man ihn je wiedergefunden hat, und dass das junge Mädchen heiratete. Das wird Ihnen erklären, warum die Wohnung geschlossen ist. Cyrille, mein Freund, ich bin in großer Not. Augustin. Briefe, die, wie anders es auch scheinen mochte, nicht viel Vertrauliches enthielten. Ich schrieb ihm mehrmals, aber ohne Erfolg, denn ich erhielt keine Antwort, nur einen kurzen Glückwunsch nach dem Bestehen der ersten Prüfung. Im September erfuhr ich durch einen Schulkameraden, dass er während der Ferien zu seiner Mutter nach La Ferté-d'Angillon gekommen war. Aber wir mussten in diesem Jahr auf Einladung meines Onkels Fromentin die Ferien bei ihm in Le Vieux-Nancy verbringen und Mohn fuhr wieder nach Paris, ohne dass ich ihn sehen konnte. Beim Schulbeginn oder genauer Ende November, als ich mich mit verbissenem Eifer auf meine zweite Prüfung vorbereitete, in der Hoffnung, im nächsten Jahr Lehrer zu werden, ohne das Seminar von Bursch besuchen zu müssen, erhielt ich den letzten der drei Briefe, die ich überhaupt von Augustin bekommen habe. Er schrieb: »Ich gehe immer noch unter diesem Fenster auf und ab. Ich warte immer noch ohne den geringsten Hoffnungsschimmer. Aus Wahnsinn. Unser Abenteuer ist beendet. Der Winter ist dieses Jahr tot wie ein Grab. Vielleicht, wenn wir sterben, wird der Tod allein uns den Schlüssel und die Fortsetzung und das Ende dieses verfehlten Abenteuers geben. Cyrille, ich habe dich eines Tages gebeten, an mich zu denken. Jetzt ist es besser, du vergisst mich. Es wäre besser, alles zu vergessen. A. M.« Und nun kam ein neuer Winter, der ebenso tot war, wie der vorige von einem geheimnisvollen Leben erfüllt war. Und ich bemühte mich, wie Mohn mich in seinem Briefe gebeten hatte, alles zu vergessen. Das Hauptvergnügen aller Lümmel des Städtchens bestand darin, Zigaretten zu rauchen, die Haare mit Zuckerwasser anzufeuchten, damit sie sich lockten, die Mädchen des Ergänzungskursus auf der Straße zu küssen und an der Hecke zu rufen, »He, die Haube!« um vorübergehende Ordensschwestern zu verhöhnen. So war es mit Jasmin Delouche. Jasmin mit Boujardon und einem anderen sehr sanftmütigen Burschen namens Denis, dem Sohn des Adjunkten, wurden bald die einzigen großen Schüler, mit denen ich gern verkehrte, weil sie noch aus der Zeit Mohns waren. Übrigens bestand bei Delouche ein sehr aufrichtiger Wunsch, mein Freund zu sein. Denn er, der des großen Mohns Feind gewesen war, hätte gern der große Mohn der Schule werden wollen. Zumindest bedauerte er vielleicht nicht, sein Adjutant gewesen zu sein. Weniger schwerfällig als Boujardon fühlte er, glaube ich, was Mohn alles an Außerordentlichem in unser Leben gebracht hatte. Und oft hörte ich ihn wiederholen, »Das sagte schon der große Mohn«, oder »Ah«, sagte der große Mohn. Es war ein ruhiger, schöner Sommerabend. Eine hoffnungslose, aber auch wunschlose Heimkehr von einem kleinen Ausfluge. Und wieder war es Jasmin, der, ohne es zu wollen, diese Ruhe störte. Als wir gerade auf dem Gipfel des Hügels angelangt waren, wo zwei große alte Steine, angeblich die letzten Reste einer Burg, lagen, kam er auf die Güter zu sprechen, die er besucht hatte, und besonders auf ein halb aufgegebenes Gut in der Nähe von Le Vieux-Nancy, das Gut Les Sablonnières. Mit der im Allier üblichen Aussprache, die manche Worte großspurig in die Länge zieht, während sie andere geziert abkürzt, erzählte er, dass er vor einigen Jahren in der in Ruinen liegenden Kapelle des alten Besitztums einen Grabstein gesehen habe, auf dem die Worte standen: »Hier ruht der Ritter Galois, treu seinem Gott, seinem König, seiner Schönen.« Schon mehrmals war seine Neugier, wenn sie von Le Vieux-Nancy zurückkehrten, durch den alten grauen Turm, der über den Tannen sichtbar war, gereizt worden. Dort, mitten im Walde, gab es ein wahres Wirrsal von Ruinen, die man in Abwesenheit der Gutsherrschaft besuchen durfte. Eines Tages hatte sie einen Waldhüter, den sie in ihrem Wagen hatten mitfahren lassen, in das seltsame Gut geführt. Aber seitdem war alles abgebrochen worden und angeblich nur noch das Gutshaus und ein Lusthäuschen übrig geblieben. Die Bewohner waren noch dieselben, ein alter, ausgedienter Offizier, der fast sein ganzes Vermögen verloren hatte, und seine Tochter. Er erzählte und erzählte. Ich hörte aufmerksam zu, ohne mir davon Rechenschaft zu geben, dass es sich hier um etwas handelte, was ich sehr gut kannte. Als plötzlich, ganz einfach, wie die außerordentlichen Dinge zu geschehen pflegen, Jasmin sich zu mir wandte, meinen Arm packte und von einem Gedanken erfasst, der ihm vorher nie gekommen war, sagte: »Aber ja, ich denke eben dran, Das ist natürlich der Ort, wohin Mohn, du weißt, der große Mohn, damals gegangen ist.« Da ich nicht antwortete, fuhr er fort. »Aber freilich, ich erinnere mich, wie der Förster vom Sohne des Hauses sprach, einem überspannten Menschen mit seltsamen Einfällen.« Ich hörte nicht mehr zu. Schon von Anfang an war ich überzeugt, dass er richtig geahnt hatte und dass sich vor mir, weit von Mohn, weit von jeder Hoffnung, deutlich und mühelos, wie eine vertraute Straße, der Weg zum namenlosen Gut auftat. War ich bis dahin ein unglückliches, träumerisches und verschlossenes Kind gewesen, so wurde ich in dem Augenblick entschlossen und tatkräftig, als ich empfand, dass von mir der Ausgang dieses folgenschweren Abenteuers abhing. Ich glaube, von jenem Abend an hörte mein Bein endgültig auf, weh zu tun. In Le Vieux-Nancy, der Gemeinde, zu der das Gut Les Sablonnières gehörte, wohnte mein Onkel Florentin, ein Kaufmann, bei dem wir manchmal Ende September zu Besuch waren. Da ich die Schulprüfung hinter mir hatte, wollte ich nicht länger warten und erhielt die Erlaubnis, sofort meinen Onkel aufzusuchen. Florentins besaßen einen sehr großen Laden an einem der Eingänge dieses Dorfes der Sologne neben der Kirche gelegen. Eine Art Warenhaus, in dem alle Gutsbesitzer der Umgebung, wenn sie auf der Jagd in der 30 Kilometer von jedem Bahnhof entfernten, entlegenen Gegend waren, ihren Proviant einkauften. Gleich nach meiner Ankunft in Le Vieux-Nancy hatte ich Onkel Florentin über das Gut Les Sablonnières ausgefragt. »Es ist kein Gut mehr«, hatte er gesagt. »Alles ist verkauft und die Käufer, die Jäger sind, haben die alten Gebäude abreißen lassen, um ihr Jagdgelände zu vergrößern. Der Schlosshof ist jetzt nur noch eine Wiese voll Heidekraut und Ginster. Die Vorbesitzer haben nur ein kleines einstöckiges Haus und das Vorwerk behalten. Du wirst bald Gelegenheit haben, Fräulein von Galais hier zu sehen. Sie besorgt ihre Einkäufe selbst, manchmal zu Pferd, manchmal im Wagen, aber immer mit demselben Pferd, dem alten Belisard. Es ist ein drolliges Gespann.« Ich war so verwirrt, dass ich nicht mehr wusste, welche Frage ich stellen sollte, um mehr zu erfahren. »Sie waren aber reich.« »Ja, Herr von Galais gab Feste, um seinem Sohn, einem sonderbaren Menschen, voll außergewöhnlicher Ideen, Vergnügen zu verschaffen. Zu seiner Zerstreuung erfand er, was er konnte. Im letzten Winter, nein, es war der vorhergehende Winter, gaben sie ihr größtes Kostümfest. Sie hatten zur Hälfte Leute aus Paris, zur Hälfte Leute vom Lande eingeladen. Eine Menge wundervoller Kostüme, Spiele, Pferde, Boote wurden gekauft oder geliehen, alles um Franz von Galais zu vergnügen. Man sagte, er wollte heiraten, und dies sei seine Verlobungsfeier gewesen. Aber er war viel zu jung, und alles ist mit einem Schlage zerbrochen. Er ist entflohen, und man hat ihn nie wiedergesehen. Nach dem Tode der Gutsherrin blieb Fräulein von Galais plötzlich ganz allein mit ihrem Vater, dem alten Fregattenkapitän. »Ist sie nicht verheiratet?« fragte ich nach langem Schweigen. »Nein, ich habe nichts davon gehört. Willst du sie vielleicht heiraten?« Ganz außer Fassung gebracht, gestand ich ihm so kurz und vertraulich wie möglich, dass mein bester Freund, Augustin Mohn, vielleicht in Betracht käme. »Nun«, meinte Florentin lächelnd, »wenn er nicht auf Vermögen sieht, so ist es eine schöne Partie. Da muss ich wohl einmal mit Herrn von Galais sprechen. Er kommt noch manchmal zu mir, um Schrot für die Jagd zu kaufen. Ich lasse ihn dann immer von meinem alten Treberschnaps kosten.« Aber ich bat ihn dringend, nichts zu unternehmen, sondern abzuwarten. Und ich selbst hatte auch keine Eile, Mohn zu benachrichtigen. So viel glückverheißende Aussichten mit einem Male beunruhigten mich etwas, und aus dieser Unruhe heraus beschloss ich, Mohn nichts zu sagen, ehe ich nicht wenigstens das junge Mädchen gesehen hätte.